Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren amüsanten Folge Bäcker Faust, Ihrem Musikmagazin Musik und. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an diesem wunderschönen, sonnengetränkten Sonntag. Nach Ihrer dritten Tasse Kaffee, nach dem zweiten Stück Kuchen, sind wir für immer, wie immer für Sie da, meine Damen und Herren. Und wenn ich sage wir, meine ich den großartigen, oft kopiert und nie erreichten Ronny. Hallo Ronny. Hallo und natürlich auch unser werter Elias, der wie immer hier mit guter Laune, in die neue Sendung geht. Und wir sind heute schon bei Sendung Nummer 20 angekommen. Wow. Jubiläum. Woo. Wow, wer hätte es gedacht? Feiern Sie mit uns. Partyhütchen an, Tröten in den Mund und ab geht die Post. Richtig, Samba. Richtig. Das passt doch zum Sonntag. Also ich meine, nochmal schön das Wochenende ausklingen lassen und vielleicht auch einfach verkatert gerade im Garten liegen und vor sich hin vegetieren und dabei aber noch das ein oder andere gute Musikstück mitnehmen. Richtig. Wir haben ja wieder einiges vorbereitet heute. Wir haben einiges. Gute Musik. Auch ein bisschen schlechte Musik heute mal dabei. Wir haben alles im Gepäck, wie immer. Ein wie bunter immer. Blumenstrauß voller Melodien. Ein für Potpourri. Sie gepflückt. Ja. Ich sehe, du hast eine ganz komische Tätowierung. Weißt du, was man da machen kann? Erzähl. Ein Cover-Up. Das passt ja fast. Überleitung, das passt ja profimäßig. Passt. Oh, super. Cover-Up. Wir kümmern uns heute um Cover. Das heißt, nicht um Plattencover, sondern wir kümmern uns um Musikcover, also um Coverversionen, so könnte man sagen. Coverversionen von Musik. Man muss tatsächlich sagen, in der Vorbereitung, ich habe mich tatsächlich fast auf ein komplett anderes Thema als du vorbereitet, weil ich war wirklich am Anfang der Meinung, wir machen Plattencover und habe daheim schon die guten alten Manowar-Platten wieder rausgekramt. Aber wie sich herausstellte, hat das heute mit unserem Thema nichts zu tun. Also hat vielleicht auch schon ein bisschen bei manchen Künstlern. Ein bisschen, Künstlern. Ich glaube schon, aber es sollte eigentlich, und da ist wieder das Problem der Sprache, nicht wahr? Wenn man sich nicht richtig abstimmt, es sollte, also mir schwebte so vor, wir kümmern uns mal um verschiedene Coverversionen von Musikstücken, weil ich habe die Woche wieder Musik gehört, so beim Frühstücken irgendwie und dann kommt dir manchmal so ganz, ganz schlechte Covermusik in die Ohren. Ich weiß nicht, kennst du das? Also so, wo man sich so denkt, boah, das war also damals schon nicht gut, das Lied, aber jetzt nochmal neu aufgenommen und noch einen dicken, fetten Beat drunter gemischt, das macht es nicht besser. Also ich habe letztes Jahr lange Zeit zu Hause renoviert und habe dadurch lange Zeit HR4 gehört, über weite Strecken. Ah. Und da war tatsächlich von Waterloo über Mamma Mia über Beatles-Stücken alles nochmal neu aufgelegt mit Disco-Beat und mit deutschem Text. Und das war also teilweise schon anspruchsvoll, Lyrik, weil ich glaube, in jedem Lied hat sich Dir auf mir und Liebe auf Hiebe gereimt. Aber ja. So richtig mitgenommen hat es mich nicht. Ja, genau deswegen. Ich dachte mir, das könnte man hier mal so ein bisschen aufarbeiten, weil, also es gibt schon wirklich schlechte Musik dabei. Ne? Ja, aber soll ich dir was sagen? Wir fangen mit einem guten Stück Musik an. Oh, hast du was gefunden? Ich habe ein Cover mitgebracht von An Mai Kantereit, die ich ja nicht so hundertprozentig überragend finde, weil nach dem 8. Lied manchmal mit Mir schmerzt das Herz so sehr, nimmt es mich irgendwie nicht mehr mit. Ist eine Volkskrankheit, ne? Ja, aber man muss sagen, sie waren auf Tour mit Die höchste Eisenbahn, die sie als Vorband mitgenommen haben. Auch eine wunderbare Band. Dann haben Damm zusammen im Backstage Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen gecovert. Okay. Und das ist wirklich ein wunderbares Cover. Deswegen nehme ich sie gerne mit an den Strand, denn auch 80 Jahre später scheint Michael immer noch keinen Farbfilm dabei zu haben. Viel Spaß, meine Damen und Herren. Wir hören im Hintergrund noch die Crew von An Mai Kantereit und Die höchste Eisenbahn krölen. Das Lied nähert sich dem Ende. Herzlich willkommen zurück hier bei Radio Frei bei Ihrem Lieblingsformat Bäckerfaust, das Musikmagazin. Oh, schön war es. Es war schön. Anmai Kandereit und die höchste Eisenbahn mit Du hast den Farbfilm vergessen. Sind vielleicht doch nicht alle Cover schlecht? Nein, es gibt auch wunderbare Cover. Ja. Also. Wir werden mal schauen, was in der Sendung noch alles so bei rauskommt. Was wir so alles finden werden. Richtig. Ich bin gespannt, was du uns wieder ausgegraben hast. Naja, weil so wie sie Bäckerfaust in den letzten 19 Folgen kennengelernt haben, wird es auch in der 20. Folge nicht anders sein. Wir kommen zum Theorieteil. Man muss sich immer auch mal ein bisschen theoretisch mit was beschäftigen. Und ja, die Überleitung hast du ja vorhin schon gebracht. Wir haben uns missverstanden, was eigentlich ein Cover ist. Und da dachte ich mir, vielleicht muss man sich mal damit beschäftigen, was ist eigentlich so eine Coverversion. Und deswegen habe ich mal geschaut, was bezeichnet eigentlich eine Coverversion. Und da lässt sich sagen, das ist ein Stück Musik eines Künstlers, das durch einen anderen Künstler quasi neu interpretiert und aufgeführt wird. Ne? Also so wie wir es gerade gehört haben, Nina Hagen wurde nachgespielt, nachgemacht von einer anderen Band und ja, und dann kommt halt eine Coverversion dabei raus. Dann gibt es aber auch noch ein Remake. Ein Remake wäre es gewesen, wenn Nina Hagen das Lied selbst nochmal aufgenommen hätte. Okay, dann hätte ich gedacht, das ist dann der Remix ist dann meistens nochmal in einem anderen Gewand, ne? Der Remix ist nochmal was anderes. Also Remake, gleicher Interpret. Gleicher Interpret, neu aufgenommen. Aber von der Struktur her identisch. Richtig, mit dem richtig, Original. Ne? Okay, okay. So. Er will einfach nochmal ein altes Ding, was schon mal funktioniert hat, nochmal verwursten. Nochmal jetzt mal ganz böse. Also ich warte immer noch drauf, dass Lou Bega irgendwann kommt und Mambo No. 5 nochmal neu auflegt für die Kids von heute. Da brauchst du nicht viel. Es wird nicht lang dauern. Ja. Aber pass auf, ein Remix habe ich auch mitgebracht, witzigerweise. Da handelt es sich quasi um ein Musikstück, wo einzelne Stimmen oder einzelne Tonspuren rausgenommen werden und dann auf eine neue Aufnahme gebracht werden. Okay. Ne? Also Freiburg zum Beispiel von Tokotronic wurde irgendwann mal von einer Band als Techno-Version rausgebracht. Ja. Ich glaube, Konsole war das. Ja. In englischer Sprache dann und genau, das wäre so ein klassischer Remix. Ja. Das glaube ich auch in der Indie-Szene recht gut verbreitet, dass immer noch mal ein Indie-DJ das ganze Stück noch mal neu vertont. Ich glaube, das ist überhaupt, dieser Remix ist so überhaupt in der ganzen elektronischen Szene aufgekommen. Also man greift sich so ein Lied auf, also ich kann mich noch dran erinnern, da war ich noch sehr jung, da war die Mayday noch aktiv. Ja, ja. Da wurde von Ronja Räubertochter, dieses Musikstück, wo die alle Räuber miteinander singen, wurde dann quasi nochmal aufgenommen von den Members of Mayday. Geil. Und dann, schön Techno. Oder wer kennt nicht Marusha, Somewhere Over the Rainbow, größte Hit überhaupt. Ne? Ja, oder U96 damals gab es ja, glaube ich, auch eine 12-Minuten-Remix und dann gab es immer noch den Radio Edit, stimmt. Den gibt es immer, dass der nicht über 4 Minuten oder über 3:30 geht. Damit es massenkompatibel wird. Aber das ist in allen anderen Radiosendern vielleicht so. Aber hier bei Radio Frei darf man auch Lieder mit 8 Minuten spielen, richtig, weil hier geht es um Qualität. In Degada da wieder. Ich werde es mitbringen. Nun ja, das nur mal so am Rande. Wir haben dann noch ein Medley und ein kleines Potpourri. Das ist einfach so ein Zusammenschnitt, ne? So die besten. Ich bin gespannt. Die besten Hits eines Künstlers. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Werden zusammengeschnitten und dann hat man quasi immer so ein, zwei Textzeilen oder eine Strophe und dann kommt. Und dann. Man kennt das so. Fernsehgarten, denke ich immer dran. Ich glaube, da habe ich damals Wolfgang Petri, die längste Single der Welt, waren, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 24 Minuten Wolfgang Petri alle Singles in einen riesen Medley gemischt. Und 24 Minuten Wolle Petri, aber sowas von Vollgas. Richtig Spaß haben, ne? Ja, also ich hatte auch Spaß. Du hattest Spaß, ja? Mit Wolfgang Petri immer. Ja, ich bin da vorsichtig. Sag nichts gegen Wolle. Ja, ich weiß. Die Ultras sind immer noch unterwegs. genau, also das wäre jetzt quasi so das Medley gewesen. Dann haben wir noch, das ist auch was Neues, so ein Mashup. Oh, das ist, wenn man mehrere Lieder ineinander mixt, glaube ich, oder? Ja, richtig, meist auch illegal, ne? Also dann bei YouTube hat man das häufig. Also man bedient sich einfach an irgendwelchen Künstlern und macht daraus quasi wieder was Neues, wie so eine Art Collage oder sowas schafft man dann daraus. Das ist quasi auch durch neue digitale Techniken so entstanden. Ich glaube, das war auch, das war doch auch mal eine Zeit, wo ein Riesenkünstler, ich weiß nicht, Mashup Germany irgendwas, der hat das Zeug dann auch angeboten über seine Website, die Sampler zum Download. Und dann gab es da eine Riesenklagewelle. Und ich glaube allerdings, dass er es irgendwie geschafft hat, rauszukommen aus der Nummer. Echt? Also die Sachen kursieren auf jeden Fall heute noch. Ja, so. Man kämpft ja da so ein bisschen drum, ne? So, dass auf der einen Seite künstlerische Freiheit und es kann was Neues entstehen. Auf der anderen Seite wollen die Leute natürlich bezahlt werden, die Urheberrechte haben. Also eine ganz schwierige Nummer. Also den Link, den ich auf jeden Fall mal mit reinpacke. Es gibt eine wunderbare Seite, bei der man die Hits Ende 90, Anfang 2000 ineinander laufen lassen kann und du klickst einfach die Lieder an und der Computer macht dann quasi, erstellt ein Mashup mit den Instrumentals und den, dem Gesang und du kannst dann irgendwie Blink 182 mischen mit Enrique Iglesias zum Beispiel. Das ist ja lustig. Ja, ich pack den Link mit rein. Das ist toll. So, letzter Punkt. Wir haben noch ein Instrumentalstück, ne? Ganz klar, wir nehmen das Originalstück, es singt einfach niemand und dann wird halt von einer Band oder von einem ganzen Orchester dieses Originalstück neu interpretiert. Macht man auch häufig, wenn man hier Star Wars oder sowas, ne, so Filmabende, dann spielt halt das große Orchester. Geht, glaube ich, gerade auch ganz schön steil. Also ich habe neulich irgendwie Messehalle in Erfurt mit Harry Potter, mit Orchester, Filmsound und Herr der Ringe und so, ist, glaube ich, momentan auch sehr gefragt. Richtig, das geht gut. Und was ich jetzt noch gefunden habe, war zum Beispiel, wie kann man jetzt eigentlich Original- und Coverversion unterscheiden? Ne? Weil manchmal gibt es, dass die Coverversion früher rauskommt als das Original, weil das Original nicht veröffentlicht wurde irgendwann. Ne? Auch super. Richtig, und da geht es aber dann wirklich um das Datum der ersten ursprünglichen Version. Ne? Also okay. Da, wann ist die geschrieben worden? Und das ist dann quasi das Original, auch wenn es nicht veröffentlicht wurde, sondern irgendwo im Schrank lag. Also es gibt auf jeden Fall da auch viele Lieder, bei denen ich immer dachte, das wäre das Original und habe dann im Nachhinein herausgefunden, Absolut, ist schon die achte Version von dem Lied und die hatte halt einfach den Erfolg. Richtig. Also da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Ja. Dass es wirklich auch Lieder gibt, die viel, viel höher gegangen sind als das Original. Da habe ich auch einiges noch dabei, aber dazu später mehr. Da bin ich gespannt. Und ich wollte noch zum Abschluss sagen, dieser kleinen Episode, auch in Deutschland hat das eine lange Tradition. Also ich habe mal geschaut, zum Beispiel Wochenend und Sonnenschein. Ne? Und dann mit Gabi ganz allein. Richtig, Comedian Harmonist. Richtig, hatten Comedian wir doch hier Harmonist, auch schon, ne? In einer unserer Folgen. Ja, richtig. Das ist 1930 aufgenommen worden und ist eine Coverversion. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also es gab aber 1929 ein Lied, das hieß Happy Days Are Here Again von, lass mich schauen, Leo Reismann Orchester. Und die Comedian Harmonists haben das quasi einfach gecovert, umgeschrieben und ja, dann kam Wochenend und Sonnenschein raus und ganz wichtig, 1987 die Bangles hatten ein Lied rausgebracht, ich glaube schon ein paar Jahre vorher, Walk Like an Egyptian. Ne, und die Ärzte haben es dann umgedichtet, gehen wie ein Ägypter. Ganz genau, richtig. Also das heißt, auch in Deutschland hat das eine ganz, ganz lange Tradition, Lieder zu covern oder nachzumachen oder zu verändern. Ist ja auch ganz schön. Manchmal kann das ja auch so eine, wie soll ich sagen, so ein Respekt sein. Ne? So, ich finde dich so gut, dass ich versuche, dich nachzumachen. Oder Tribut zollen auf jeden Fall, darf man. Gibt es auch immer wieder, was auch oft von Fankreisen irgendwie an Mann gebracht wird, war, es gab damals zum Beispiel auch bei Die Ärzte Götterdämmerung hieß der Sampler, glaube ich. Und dann haben Fans sich auf den Weg gemacht und haben Künstler angesprochen, wer denn nicht mal was covern will und so. Und dann haben dann Fettes Brot und Terrorgruppe und was weiß ich, wie sie alle heißen, haben dann angefangen und haben die Lieder der Ärzte gecovert. Ja, und die Fans haben das dann auf Sampler gebracht. Gibt es, glaube ich, auch von Fanta 4 oder von Superpunk und so. Da gibt es jede Menge. Aber immer, also mit Respekt. Ich bin immer, das Original bleibt halt meistens, wenn du Fan bist, für dich sowieso das Original, du findest oft doch gute Perlen zwischen den Sachen. So. Ja, ich glaube auch, wenn das liebevoll gemacht ist, ne? Und also es gibt Cover, die sind wirklich, wo ich sagen muss, boah, das ist einfach nur so eine Ausbeutung dieses Musikstücks, aber dann gibt es auch wirklich welche, wo man merkt, da hat sich jemand Mühe gegeben, da hat sich jemand nicht einfach nur hingesetzt und wollte was nachmachen, sondern er wollte dieses Stück sorgsam und pfleglich behandeln und trotzdem irgendwie was Neues draus machen. Das und war wohl auch bei dem Kiss-Sampler damals so. Ja, ich bin heute voll in meinem Ärzte-Nerd-Wissen. Okay. Kiss haben irgendwie auch mal so einen Sampler rausgebracht, wahrscheinlich zum 120 Jahre Bestehen von Kiss. Ja. Und da waren dann internationale Bands drauf und die Ärzte haben damals Unholy gecovert auf Deutsch mit Unheilig. Und das hat Kiss so gut gefallen und selbst Kiss haben gesagt, das war die einzige wirklich brauchbare Version, die auf diesem Sampler war und haben dann halt die Ärzte irgendwie ein Stück in Europa mitgenommen als Band, so dass die zusammen so eine Kollabo-Tour gemacht haben und haben dann auch, glaube ich, in Berlin dreimal hintereinander oder so gespielt, Kiss und die Ärzte. Was will man mehr? Das ist toll, wie man weiß, Bela und Rod von die Ärzte sind ja auch absolute Kiss-Ultras. Wie man weiß. Also jetzt. Jetzt, ja. Also, ich habe ein kleines Lied mitgebracht, also eine kleine Platte mitgebracht. Ne? Und zwar bin ich auf eine Band gestoßen, die sich da Steven Seagals nennen. Nach dem großartigen Schauspieler, der nachts auf RTL 2 läuft. Ja. Ungefähr immer drei Streifen am Stück. Und ich finde diese Jungs einfach so lustig. Die haben total lustige Musikvideos. Sind Finnen, die ja halt wahrscheinlich nichts anderes zu tun haben. Sie treten auf, mehr oder weniger in so amerikanisch-bäuerlicher Kleidung. Und das Lied, was ich hier mitgebracht habe, ist The Pretender im Original. Hört sich an von die Foo Fighters. Von den Foo Fighters, ganz genau. Die Foo Fighters haben das 2007 gespielt oder aufgenommen. Und Steven Seagals, wie gesagt, haben das jetzt gecovert und eine neue, schöne Variante drauf gemacht. Mir gefällt es sehr gut. Und deswegen möchte ich auch für die Leute, die im Sommer noch nichts zu tun haben, darauf verweisen, 25. August, Bergfestival in Garmisch-Partenkirchen. Da könnt ihr, ich glaube, das ist der einzige Termin in Deutschland, Steven Seagals sehen. Bergfest in Garmisch-Partenkirchen. Bergfestival. Da ist er aber weit raus aus unserem radiofreien Sendegebiet. Ja gut, aber sonst musst du nach Finnland fahren, ne? Kann man sich überlegen. Urlaub. Könnte man auch im Urlaub machen. Wir könnten auch mal eine Finnland-Folge aus Finnland machen. Das ist doch eine gute Idee. Und derweil wieder darüber nachdenken. Genau. Legt doch bitte einfach mal die Platte auf. Und ich wünsche euch da draußen viel Spaß mit The Pretender. Bis zum letzten Ton. So muss es sein. Ich hoffe, ihr konntet alle aufnehmen. Hier werden die Hits noch am Stück gespielt. Ja. Also, Steven Seagals, The Pretender von den Foo Fighters gecovert. Wunderbar, auch gleich in einem ganz anderen Gewand. Das finde ich ja, ist auch immer so das A und O bei guten Covernummern, dass es alles so seinen eigenen Charakter kriegt. Und es gibt ja da zum Beispiel auch so eine Band, da kann man ja drüber reden und jeder ist 48 Meinungen und die meisten finden es nicht geil, aber ich muss sagen, ich habe ziemlich viel in meinem Leben mit JBO verbracht, vor allem mit den ersten drei Alben, in dem alles einfach nur gecovert wurde und völlig verwurstet wurde. Es war so ein bisschen anarcho-mäßig unterwegs, so mit Punk, Metal und mit jeder Menge Klamauk-Humor, aber ich muss sagen, es hat mich doch sehr lange belustigt. Die waren relativ ähnlich, ne? Also auch so, also Steven Seagals ist vielleicht ernster ein bisschen. Eine ganz andere Hausnummer, ne? aber es ist so, sie haben irgendwie alle so ein bisschen ihre Prise Harmonie nach oben. Auf die Sahne. Und Spaß haben dabei. Gestreut. Richtig, also Spaß haben dabei ist irgendwie ganz wichtig. Sätze zu Ende bringen, sondern Nachmittag. Und also wenn ihr auch mal Steven Seagals im Internet euch anschauen wollt, also die Videos, dann werdet ihr auch sehen, also da ist auch immer ein bisschen Ironie noch mit dabei. Also man nimmt sich gerne auf die Schippe. Und ja, ich hatte auch eine kurze JBO-Phase, aber ich muss sagen, ist lange her, ne? Unvergessen die Plattenwerbung mit Weltstars singen Welthits, mit Udo Lindenberg singt Mariah Carey, mit I can't live, living is without you. Einer meiner absoluten Highlights. 48 Mal gehört und immer noch gelacht. Aber Gut. Hier bei Radio Frei soll es schließlich weitergehen. Sie sind immer noch bei Bäckerfaust, Ihrem Musikmagazin, oder hören vielleicht auch gerade den Podcast. Man muss auch dazu sagen, wenn Sie die Sendung nachhören wollen, bäckerfaust.wordpress.com. Und dort gibt es auch, wie bei Spotify, unsere Liste, wo alle die da drin sind, die wir in allen 20 Folgen gespielt haben. Unser persönliches Best-of, ein Geschenk von uns an Sie, meine ja, Damen und Herren. Und damit kann doch der Sommer kommen. Also die Temperaturen sind heiß, aber es kommt coole Musik, ne? Ja. Das Beste aus den 80er, 90er und das Beste von heute. Ach, sehr schön. Ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen. Sind Cover eigentlich immer gut oder sind Cover immer schlecht? Es ist genauso wie Musik, wie mit jeder Musik. Ist Musik immer gut oder immer schlecht? Es ist immer... Ich bin auf zwei schlechte Cover gestoßen. Auf zwei schlechte Cover? Ja. Also zwei habe ich, so mitgebracht. Wer kennt es nicht? Bella Ciao. Bella Ciao. Das große Kampflied aus Italien, was damals die Damen wohl auf den Feldern gesungen haben, die unterdrückt wurden und die quasi für ihre Freiheit eingetreten sind. Und jetzt im Jahre 2018 kam ein Künstler und hat dieses Lied nochmal neu aufgenommen. Also brandaktuell. Ja, ganz aktuell. Er ist auch, glaube ich, in den Charts. Wird jedenfalls im Radio, nicht bei Radio Frei, aber in diversen anderen Radiosendern, glaube ich, gerne gespielt. El Professor. Noch nie ist gehört. Ist der Künstler. Ja, gut. Spricht jetzt nicht für deinen Musikgeschmack. Und auf jeden Fall so eine absolute Techno-Hymne, ja. Also ich glaube, es ist schon so eine Art Remix. Also man greift so einiges raus und macht dann so eine neue Version drauf. Ganz viel Techno, ganz viel Bass, ganz viel Rhythmus. Ich weiß nicht, ob es das Lied verdient hat. Ach, ich würde gerne mal reinhören eigentlich. Ich habe es leider nicht mitgebracht. Hast du nicht vielleicht, mitgebracht? Vielleicht können wir das später, oder du hast es wirklich schon. Ich gebe es mal an die Redaktion weiter. Mal gucken, ob uns, ich meine, wir sitzen ja nicht ohne Grund hier im Studio, dass hinten auch mal jemand uns was suchen kann. Also sag noch mal an, was genau, Bella Ciao? Bella Ciao, El Professor. El Professor. Hast du schon gefunden? Ich suche hier nicht. Ich lasse suchen. Ja, frag mal den Praktikanten, ob der schon... was gefunden hat. Ja, dauert einen Moment, müssen wir nachher. Er winkt müssen wir gerade. Nachher nochmal, aber reichen wir nach. Ja, und dann habe ich noch eins gefunden, das muss ich auch noch zum Besten geben. Stefanie Heinzmann. Ja, du kennst sie. Hat auch sympathische. In Ordnung, aber musikmäßig nie immer. Na, also hier hat's mich wirklich vom Socken gehauen. Wer kennt nicht The Unforgiven? Metallica. Von Metallica 1 oder 2? Die Coverversion kenne ich sogar. Ich glaube, das ist 2. Das ist die Unforgiven 2. Kann sein. Ja, also dieses Lied, The Unforgiven. Und ich hab mir das Musikvideo angeguckt. Es geht auch so los, so ein bisschen rockige Gitarren und sowas, ne, wie man das halt so kennt. Sie ist ganz schwarz angezogen, sehr metalmäßig und dann setzt so ein grooviger Rhythmus ein und sie singt dazu. Und auch da dachte ich mir, Also es bewegt mich auf jeden Fall jetzt schon zum Schunkeln. Es regt mich an. Ja, das kann man unbedingt. Also, und ja, also wie gesagt, das wären jetzt meine Beispiele für Cover, die eher weniger gelungen sind. Und also für ein Top-Cover, also für die beste Compilation überhaupt, kann ich nur empfehlen, jetzt folgt Werbung. Ricky King kommt nachts immer in der Dauerwerbesendung auf allen Spartenkanälen. Ricky King spielt Lieder nach, auf seiner E-Gitarre macht er die Gesangsmelodie und spielt dann Welthits auf seiner Gitarre und strahlt dabei. Und das gibt es irgendwie mit einer 80-Liter-Box mit 4 CDs, Ricky King für 50 Euro. Wenn du jetzt noch anrufst, kriegst du irgendwie noch die Single von seinem dritten Sohn, 8. Grades, irgendwie auch noch Grades dazu. Das ist sensationell. Aber ohne Gesang, ne? Oder er spielt nur die Lidli. Ja. Das ist super, Ricky King. Herrlich. Packe ich auch mit in die Linkliste. Ja, super. Ricky King. und unter dem Motto, gute und schlechte Cover, ich habe so eine Band, die begleitet mich schon seit einiger Zeit. Elakilaiset. Wiederum Finnen, also ich bin heute, glaube ich, ziemlich im finnischen Bereich angekommen. Elakilaiset, die Rentner. So könnte man es übersetzen. Und ja, da habe ich ein Spiel mitgebracht, weil ich bin mir nicht sicher, ist Elakilaiset schlecht oder sind die so schlecht, dass sie schon wieder gut sind? Keine Ahnung. Deswegen habe ich ein kleines Spiel mitgebracht. Ich spiele dir Elakilaiset Lieder vor, Cover, und du sagst mir bitte den Titel und den Interpreten. Die Zuschauer und ich sitzen schon bereit. Wir spitzen die Ohren. Richtig. Ab geht die Post. Ich schaue jetzt mal, ob unsere Technik das überhaupt mitmachen kann. Wir hören mal rein. I love Rock'n'Roll. Sehr gut. Ist er, oder? Sehr gut. Im Original von, weiß ich nicht, aber gecovert von Britney Spears, als sie ihre Rockröhrenphase hatte und vom Teenager zur Woman, Woman wurde. Also bekannt geworden ist das Lied durch Joan Chet and the Blackhearts. Okay. Witzigerweise ist es aber auch schon eine Coverversion gewesen. Und ich glaube, ganz im Original waren es die Arrows 1975, die dieses Lied gespielt haben. Aber das war kein wirklicher Durchbruch. Sehr gut. Also da Raum meiner Teenie-Tage. Britney Spears regelt sich auf einem Motorrad in Lederkluft. Packe ich mit in die Linkliste, ja. Meine Damen und Herren. So, wir kommen zu Lied Nummer 2. Ah, Nirvana. Smells Like Teen Spirit. So sieht's aus, ganz genau. Mit Karneval-Zwischenteil. Hello, hello. Richtig. Super. Smells Like Teen Spirit. Absolut richtig. Wir kommen zu Lied Nummer 3. John Bon Jovi, It's My Life. Richtig. Ist er. Sehr gut. Sehr gut. Also, kannst du vielleicht nochmal den Leuten da draußen sagen, dass ich das vorher wirklich nicht wusste und hier gerade auf dem Siegeszug meines Lebens unbedingt. Unterwegs bin. Also wirklich, wir haben das. Das ist von mir heute zusammengestellt worden. Elias hat davon noch nie was gehört. Und das hört sich jetzt schon wieder so an. Das war jetzt zu übertrieben. Eine ganz abgekaderte Sache. Aber bitte mal, hast du noch? Hast ich du noch ja, was? Ich habe noch ein bisschen was. Ich bin voll on fire. Wir sind das Spiel bei macht mir so Lied viel Nummer Spaß. 4. Bitte. Scorpions, Wind of Change. Richtig, Wind of Change. 1991. Der große Hit, der die Wende herbeigeführt hat oder unterstützt hat oder auf jeden Fall ich glaub, die Wende Geburtshelfer gefeiert hat. War, ja. Also richtig, die Scorpions mit Wind of Change. Ganz genau. Ich habe noch einen. Ich bin gespannt. Oh. Ja, wie gesagt, hier, das kann auch mal schwierig werden. Der das Plattenteller kommt davon, ist verrutscht. Wenn man wieder illegal gezogen hat. Es geht weiter. Enter Sandman Metallica. Ich fasse es nicht. Oder? Ja, absolut richtig. Wiederum 1991 vom schwarzen Album. Absolut richtig. Und wir kommen zum letzten Lied und ich denke mir, du wirst es. Kann man wissen? Meinst du? Ja, ich muss auch gestehen, ich habe. Hast auch die leichten Sachen rausgesucht. Ich habe die leichten Sachen rausgesucht, aber pass auf, wir hören nochmal rein. Letztes Lied. The Final Countdown. Okay, den kann man erkennen. Den kann man erkennen. Ja, ja. Also Europe 1986. Haben das die war, Wende schon angespielt damals. Richtig, richtig. Das war unser kleines Spiel. Und ich muss sagen, volle Punktzahl erreicht. Geil, oder? Was wir hier gehört haben. Und meine Lehrer haben immer gesagt, aus dem wird nichts. Was wir hier gehört haben, Elak Elyseth, hatte ich ja schon gesagt, ist eine Humper-Band. Und Humper, muss ich einfach noch loswerden, ist eine Musikrichtung aus Finnland, die eigentlich auf den Foxtrott zurückgeht, dann in den 50er Jahren so ein bisschen kopiert wurde, übertragen wurde und mittlerweile spielt da Polka, Punk, Rock, irgendwie alles mit rein. Und es gibt andere Humper-Bands, neben Elak Elyseth gibt es zum Beispiel noch Findroll. Ja? Findroll. Findroll, die aber musikalisch absolut anders klingen. Also das ist wirklich so, ich kenne mich nicht aus, aber es muss so Heavy Metal, Death Metal, Dark Metal, irgend so eine harte Metal-Art, aber die bezeichnet man auch als Humper. Also ich muss sagen, die Polka habe ich jetzt gut rausgehört. Richtig, und ich glaube, es sind auch vermehrt die Texte, die dann auf den Punk schließen lassen, weil mir wurde zugetragen von Leuten, ich habe sie leider noch nicht gesehen, Elak Elyseth, dass es in den Liedern und auch bei den Bühnenshows sehr, sehr stark um Alkoholkonsum geht. die Jungs müssen richtig gut drauf sein. Und auch hier habe ich eine frohe Botschaft mitgebracht. Elak Elyseth ist auf Deutschland-Tour. Und kommen nach Erfurt. Nein, aber nach Jena. Nach Jena, kann man auch hinfahren. Also am 21.09. sind sie in Hannover, dann geht es wirklich durch ganz viele Städte durch. Da ist Dresden dabei, da ist Köln dabei, alles Mögliche. Und als Termin habe ich jetzt noch den 2.10. in Jena das klingt mitgebracht. Sehr gut. Also wer da drauf Lust hat, kann man ruhig mal kann man sich mal anhören. Bevor wir jetzt ein Abschlusslied von Elak Elyseth hören, hast du nochmal den Praktikanten gefragt wegen der Platte? Wegen der Platte. Wollen wir da noch kurz reinhören? Einen Moment. Er ist noch nicht entlassen worden. Ah. Er aber eingeschlafen. Aber ich glaube, er hat uns hier was zurechtgelegt. Ob das jetzt am Ende das ist, was du meintest, wir hören rein. Absolut. Und los geht's. Geht die Post jetzt ab? Geht richtig die Post ab. Ist das übel. Es tut mir wirklich leid, das Reinhören genügt mir. Ja. Warte, ich lasse noch mal kurz vorspulen. Ja. Ich will noch mal. Oh. Nee, schön. Ist was, ne? Ja, hat was, aber. So, für eine Art Afterwork-Party vielleicht. Ja, aber. Wir hören vielleicht doch noch mal Elak Elyseth rein. Ich sag jetzt einfach mal nicht, welches Cover das jetzt ist. Das überlasse ich einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Viel Spaß. Ja, wer weiß, was das für ein Lied war. Also, wir sagen es jetzt mal nicht und vielleicht könnt ihr uns okay. Ja mal schreiben, oder? Ich hab gerade schon Luft geholt, aber ich lasse es stecken. Ich lasse es einfach stecken. Ja, also es ist nicht leicht, das gebe ich zu, aber ihr könnt uns gerne mal schreiben. Sag doch bitte nochmal die kompletten Daten an, oder? Die hast du doch so wunderbar im Kopf immer. Welche Daten sage ich an? Ja, wo man hinschreiben kann, wenn man uns mal schreiben möchte. Ach so, beckerforce@gmail.com, gmail.com. Also da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns sagt, wie dieses Lied hieß. Und ich kann sagen, Elak Elyseth einfach mal spielen lassen, ist eine wunderbare Raterunde für jede Party. Okay. Lustiges Liederraten mit Elak Elyseth. Genau. Ja, ich habe jetzt auch noch ein lustiges Raten für dich. Juhu. Es ist der Sonntag der Spiele. Für ja, Sie gut. Natürlich auch da draußen hier bei Radio Frei zur 20. und Ihrem Sendung. Lieblingsmagazin Bäckerfaust. Was wäre ein schöner runder Geburtstag ohne witzige Spiele, die die buckelige Verwandtschaft mit angeschleppt hat. Da freut sich jeder. Ich spiele dir kurz Hits an und du sagst mir, ob Cover oder Original. Oh. Ich fange an. Erstes Lied kann man kennen. Eigentlich kennt man es auch. Und zwar Amy Winehouse ist. Ja. Ich glaube, heute in der Vorbereitung gesehen zu haben, es ist ein Cover. Es ist ein Cover. Das Lied heißt Valerie. Und ist tatsächlich im Original von den Zutons. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Okay. Das ist das Original. Okay. Was schätzt du, von wann die Zutons diesen Track auf den Markt gehauen haben? 90er? Es ist tatsächlich auch erst 2002 hat sich die Band erst gegründet. Also es ist kurz danach hat Amy Winehouse das Ding aufgefasst und hat es zu dem Hit gemacht. Aber klingt trotzdem, also klingt sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja. Das finde ich auch. Finde ich auch super. Aber machen wir weiter. Wir haben ja keine Zeit, nee, nicht wahr? Wir haben einfach keine Zeit. Pass auf, als nächstes habe ich dir mitgebracht den wunderbaren Dagobert. Deutscher Chanson aus Berlin, eigentlich aus der Schweiz. Hat zwei Alben, glaube ich. All die Stunden und die Tage und die Jahre zwischen uns. Ich bin zu jung. Das Lied ist, glaube ich, von 2013, vom ersten, von seinem Debütalbum. Kann man den kennen, ja? Ich finde es überragend. Muss man kennen. Ja? Zwei super Alben. Hausaufgabe. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist kein Cover, aber ich kenne ihn überhaupt nicht. Es ist tatsächlich das Original gewesen. Ha. Glück also gehabt. Der Punkt geht an dich. Ja. Das nächste Stück, glaube ich, da ich hab's im Blut, dass du hier auf die richtige Fährte kommst. Ich spiele dir den an. Schau. Oh, das sind die Fugees, ne? Ja. Tolles Lied damals, also da war ich noch jung. Das war so der Kuschelsong auf der Schuldisco, ne? Ja, und Es ist ein Cover. Es ist tatsächlich. Ich kann aber nicht sagen, von wem. Es ist tatsächlich ein Cover von Lori Lieberman oder wie auch immer man sie ausspricht. Und zwar ist Lori Lieberman so Ende 60 unterwegs gewesen, US-amerikanische Sängerin aus Los Angeles. Also da muss ich sagen, bin ich eher beim Cover als beim Original. Ja, bin ich ganz bei dir. Finde ich auch. Finde ich auch deutlich. So, wir kommen zum nächsten Hit. Klingt nach Wolfgang Petri. Ja, hörst du schon an den E-Drums. Ja, oder? Ne? Sein größter Hit. Wahnsinn. Du bist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Das ist ein Original, das hat er selbst geschrieben. Bist du dir sicher? Ja. Wir haben vorhin lange darüber gesprochen, wer nachts alles was wann covert in den 80er CD-Boxen. Das hat er original geschrieben. Das ist tatsächlich Wolle Petri original. Ne? Ja. Gebe ich dir recht. So, als nächstes habe ich dir einen weiteren Dauerbrenner seit, ich glaube, den 60ern mitgebracht. Just a little bit, ne? Respect. Respect. Aretha Franklin. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vorher schon mal gab. Weil das Ding ist so häufig aufgegriffen worden. Findest du? Also später, ja. Ja, aber, später. Aber zu der damaligen Zeit so, ich meine, das Lied ist irgendwann in den 60ern auf den Markt geballert worden. Ja, aber damals haben die auch schon sehr viel gecovert. Irgendwie war... Geklaut. Ja, geklaut, gecovert, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, das ist wirklich schon mal vorher da gewesen, ohne es zu wissen. Okay. Das ist das Original von Otis Redding. Aber auch schön. Ja. Hat auch, kann ich nur wärmstens empfehlen, US-amerikanischer Musiker mit 26 schon beim Flugzeugabsturz gestorben und zählt als der King of Soul. Der war, also das, was wir jetzt gehört haben, da war der erst in den 20ern. In den Anfang 20 so. Wow. Wahrscheinlich, ja. Hat, glaube ich, auch nur zwei oder drei Alben aufgenommen und das war's. Schade. Und dann leider schon verstorben. Sehr spannende Stimme. Wir machen weiter. Und zwar, einen Moment, ich durchwühle meine Plattenkiste. Ja. großartigen Beatles. Was sind die Beatles? Und schaut. Was sind die Beatles? Was sind die Beatles? Das ist das Lied, was Rock'n'Roll und Beat, der Übergang quasi, die Verbrüderung. Okay. Also kann ich überhaupt nicht sagen, ich kenne dieses Lied und ich würde jetzt sagen, das ist ein amerikanisches Lied, von daher gab es das vorher schon. Bist du dir sicher? Nein, bin ich nicht, aber auch schön. Das ist jetzt mein Tipp. Und zwar ist Original von den Isley Easley Brothers, wie auch immer ausgesprochen. Die Beatles haben das Ganze ein Jahr später aufgenommen und haben es zum Welthit gemacht. Und die waren aber vorher aus den USA, oder? Die Isley Easley Brothers. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall finde ich es erschreckend, dass ich als Künstler überlege, dass ich ein Lied schreibe. Es interessiert nicht wirklich jemanden. Und dann ein Jahr später geht das durch die Decke, spielt es einer komplett identisch nach und das Ding explodiert. Ja. Unfassbar. Ja, ich glaube, machst du dir echt Gedanken? Ich glaube auch, ja. So, dann haben wir als nächstes einen Moment. Ich bin gespannt. Es läuft nicht schlecht. Ja, du bist auch heute Tag deines Lebens. Tainted Love. Tainted Love ist richtig. Ja. Von Softshell. Softshell. Ja. Wie auch immer ausgesprochen. Ja. Ich muss im Archiv gucken. Wie, du musst im Archiv gucken? Ja, witzigerweise, ich habe mich darauf vorbereitet. Es wird nicht gespickt. ich habe festgestellt, 1964 ist das schon mal da gewesen und zwar geschrieben für Gloria Jones. Ja, so ist es. Finde ich tatsächlich auch die bessere Version. Aber die beste Version davon gibt es von Marilyn Manson, die irgendwann für nicht noch einen Teenie-Film, so ein Klamaukstreifen, so Anfang der 2000er hat er den Soundtrack gemacht. Echt, ja? Ja, ja. Und da war das Lied nochmal. Krass. Also ich muss ja sagen, Softcell Tainted Love finde ich echt gut. Das war witzigerweise auch ihr erfolgreichstes Musikstück, was sie rausgebracht haben. 1,2 Millionen Mal verkauft. Witzigerweise habe ich das... Aber schön, dass du dich auch vorbereitet hast. Ja, klar, manchmal. So, wir machen weiter. Weißt du, kannst... In welche Richtung bewegen wir uns gerade? Ich habe überhaupt keine Ahnung. In Richtung West. Wir hören die Village People mit Go West. Ah, Go West. Also man muss dazu sagen, so viel verrate ich dir. Es gab das Lied nochmal in einer sehr erfolgreichen Version von den Pet Shop Boys. Ja, ja. Aber ob die Version der Village People natürlich damals für die WM extra... eine Neuaufnahme war oder ob der Song vielleicht auch aus der Feder der Village People kam? Ja, komm, ich sag jetzt einfach mal, es waren die Village People, die das Ding zuerst gemacht haben. Es ist tatsächlich so. Ja? Ja. Wahnsinn. Aus dem Jahr 79. Wahnsinn. Es wurde zwar bei Barockkomponisten oder bei einem Barockkomponisten namens Johann Pachelbel den Kanon aus seinem D-Dur-Werk geklaut. Ach. Okay. Und übernommen, aber es ist ansonsten Village People Eigentum. Also Village People so haben tatsächlich sich so ein Mashup. Ja. Für 79 ein wahrer Mashup-Hit. Ist ja krass. So, und nun habe ich noch einen letzten für dich, wenn du den auch noch richtig errätst. Dann sind wir heißt das, Gleichstand. Ja, beide Gewinner. Wir sind heute auch Sie daheim an den Radio-Endgeräten gehören zu den Gewinnern heute. Wir hören Joe Cocker, damals Woodstock, großer Durchbruch, genau mit diesem Lied. Woodstock. Ja, und jetzt muss wer ich leider Serie, sagen... Wunderbare Jahre kennt, die lief Anfang der 90er, da war das Intro, bei dem ich eigentlich immer weinen musste schon. Und ich muss sagen, ursprünglich wurde dieses Lied für Ringo Starr geschrieben. Sehr 1967. Ich merke, du bist vorbereitet, wir hören ins Original rein, denn das sind die großartigen Beatles. Ja. Volle Punktzahl. Applaus ja. Von mir für toll, dich. Toll. Ah, schön war's. Herzlichen Glückwunsch. Heute sind wir alle Gewinner hier bei Bäckerfaust, ihrem Musikmagazin bei Radio Frei an diesem Sonntagnachmittag. Oder aber auch natürlich, Sie an den Podcast-Endgeräten gehören auch zu den Gewinnern und sind auch tief in unserem Herzen verankert. Immer. Also. Wir bewegen uns schon langsam wieder Richtung Ende, der oder? Großen Grenze entgegen. Ja. Also. Also ich muss noch eine Sache, muss ich noch kurz ja, zeigen. Bitte. Also ich habe dieses Lied gehört und muss sagen, es hat mich so köstlich amüsiert, dass ich es zeigen muss. Hör rein. Ich habe Spaß gehabt dabei. Es ist Platz 1 bei YouTube, wenn du Worst Cover eingibst. Echt? Und der Titel ist Worst Cover Ever, The Final Countdown, hat 5 Millionen Klicks. Und man muss auch sagen, zu Recht ja. Hat es diesen Status erreicht. Ah, so ein schöner Stimmbruch, das hat was. Ich muss sagen, das Keyboard ist großartig. Ja. Großartig. Also, das musste ich unbedingt noch loswerden, weil ich packe den Link auch nochmal an die Liste, weil das darf man sich auch gerne daheim nochmal auf voller Lautstärke über die Anlage anhören. Ganz großer Hit. Ich glaube, das gab Stress in der Schule. Ich weiß es nicht, aber zu der Zeit bist du aber, gehörst du, glaube ich, du spielst einfach in einer Band und es reicht. Ich hoffe es und, für diesen jungen Mann, ja, dass es alles gut gegangen vielleicht ist. Vielleicht heutzutage schämt er sich ein bisschen, aber damals hat es definitiv gereicht. War das eine Band, ja? Also es war so eine Schulcoverband, so wie ich glaube jeder Musiker mal irgendwann angefangen hat und hat in der Schule irgendwann sich mit drei Freunden, wie das immer ist, einer spielt Schlagzeug, einer Gitarre und der dritte kriegt in der Regel gesagt, du spielst Bass. Oder Keyboard. Ja, oder Keyboard und auf geht die Reise. Ja, da war wirklich so viel Schönes bei, also... Das, ja. Die sollte man weiterhin beobachten. Das denke ich auch. So, und dann können wir uns schon verabschieden. Können wir uns schon verabschieden. Ja, dann sagen wir leise Ade. Ja. An die Damen und Herren da draußen. Schön war es wieder. Lustig ja. War's. Es war lustig, es war schön. Es war unsere 20. Folge. Bewerten Sie uns, schreiben Sie uns E-Mails, bäckerfaust@gmail.com. Gehen Sie jederzeit auf unsere Internetseite, hören Sie alte Folgen nach, mittlerweile 20 an der Zahl. Ach, wie schön. Abonnieren Sie uns, iTunes, podcast.de, überall. Und natürlich mehr Radio hören. Mehr Radio hören. Ja. Radio hören ist gut und wichtig. Richtig, richtig. Und in diesem Sinne? Beschließen wir unsere kleine Runde. Tja. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns. Für die Treue, fürs Zuhören. Passen Sie auf sich auf. Kommen Sie gut durch den August und dann hören wir uns im September wieder. Ich freue mich drauf. Ich habe auch schon tierisch Bock. Darf ich eigentlich noch ein Abschlusslied spielen? Ja, oder bitte. Willst du? Hast du Wer noch will? Was Schönes dabei? Ich habe noch was richtig Schönes dabei. Aber sehr still auch. Aber passt vielleicht das passt auch den auch. Sonntag ja. Ruhig ausklingen lassen. Und zwar habe ich ein großartiges Cover von Oasis. Von Help, von den Beatles. Man muss sagen, eigentlich, wie man schon hört, mehr Noel Gallagher, weil er das alleine auf der Bühne immer mit Akustikgitarre performt hat. Aber ich glaube, so entlassen wir sie in Ruhe in den Sonntag. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Alles. Bis bald. Bis Gott bald. Schütze Sie. Ciao.